Erster, dann sprach Bildad aus Suach. Zweiter, wie lange wirst du so reden? Deine Worte sind wie ein starker Wind. Dritter, macht Gott das Recht kaputt? Macht der Allmächtige etwas Ungerechtes? Vierter, deine Kinder haben gegen Gott Fehler gemacht. Gott gab sie ihren schlechten Taten hin. Fünfter, wenn du wirklich zu Gott betest und den Allmächtigen um Hilfe bittest. Sechster, wenn du ehrlich und gut bist, wird er schnell für dich handeln. Er wird dein Haus wieder gut machen. Dort wohnst du als ein guter Mensch. Siebter, dein früheres Leben wird dann klein erscheinen. Aber dein späteres Leben wird sehr gut sein. Achte, frage die Menschen von früher. Höre, was ihre Väter gelernt haben. Neunter, wir leben nur kurz. Wir wissen nicht viel. Unser Leben ist kurz auf der Erde. Zehnter, sie werden dich lehren. Sie werden es dir erzählen. Sie werden dir ihr Wissen geben. Elfter, wächst Papyrus, wo kein Sumpf ist? Wächst Schilf ohne Wasser? Zwölfter, es ist noch frisch und grün. Man kann es nicht abschneiden. Aber es verdorrt schneller als anderes Gras. Dreizehnter, so geht es allen, die Gott vergessen. Die Hoffnung der schlechten Menschen verschwindet. Vierzehnter, er vertraut auf etwas Schwaches. Es ist wie ein Spinnennetz. Fünfzehnter, er stützt sich auf sein Haus, aber es bleibt nicht stehen. Er hält sich daran fest, doch es fällt um. Sechzehnter, die Pflanze ist grün in der Sonne. Ihre Triebe wachsen über den Garten. Siebzehnter, seine Wurzeln wachsen um Steine herum. Sie bohren sich durch die Steine. Achtzehnter, wenn Gott ihn von seinem Platz entfernt. Dann sagt der Platz, ich habe dich nie gesehen. Neunzehnter, so endet sein Leben. Andere wachsen aus dem Staub. Zwanzigster, Gott lehnt gute Menschen nicht ab. Er hilft schlechten Menschen nicht. Einundzwanzigster, Gott wird deinen Mund mit Lachen füllen. Deine Lippen werden jubeln. 22. Deine Feinde werden sich schämen. Das Haus der schlechten Menschen wird weg sein.